Kundgabe 5723. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.07.1953. Zeichen des Endes. Machet euch keine falschen Hoffnungen und erwartet keinen Aufstieg für euch, der von Dauer ist. Alles, was ihr besitzet, alles, was ihr euch erwerbet, wird euch wieder genommen werden, und ein unermessliches Elend wird über die Menschen kommen, wo es auch sei, denn es geht dem Ende zu. Und wo die Menschen ihr Hab und Gut behalten, wo sie irdisch in Sicherheit zu leben scheinen, dort schwingt mein Arm eine andere Zuchtrute über die Menschen. Denn überall suche ich, auf die Menschen erzieherisch einzuwirken, je nach ihrem Willen und Lebenswandel. Und keiner wird sich seines Lebens recht freuen können, bis auf die wenigen, die in der Erkenntnis stehen und sich wahrlich auch freuen dürfen auf das Ende, das einen Zeitabschnitt begrenzt, das ein neues Leben im Paradies erschließet und darum herbeigesehnt werden darf von den Meinen. Wo aber die Menschheit in der Sünde lebt, dort ist auch ein Aufstieg ersichtlich, jedoch von gegensätzlicher Wirkung. Denn dieser irdische Aufstieg ist ein Mittel des Satans, die Menschen ihm mehr und mehr gefügig zu machen. Es ist der Kaufpreis für deren Seelen, die verloren gehen für ewige Zeiten. Und so ihr Menschen diesen irdischen Aufstieg erkennen könnet, dann wisset, dass das Ende nicht mehr weit ist, denn ihr werdet ihn nur dort feststellen, wo kein Glaube und keine Liebe ist, wo mein Gegner offensichtlich herrschet und wo ohne Bedenken gegen den Glauben, gegen die Meinen vorgegangen wird. Und darum wird in der ganzen Welt größtes Elend neben sündhaftem Wohlleben zu finden sein. In der ganzen Welt wird die Lieblosigkeit Oberhand gewinnen und die Liebe geknechtet werden. Und in der ganzen Welt wird die Sucht nach der Materie offensichtlich sein. Und die geistig Strebenden werden angefeindet werden. Überall werden Zerstörungen in kleinem und großem Ausmaß zu verzeichnen sein. Es wird ein ungewöhnlicher Umsturz überall beobachtet werden können, sei es naturmäßig oder auch menschlich bedingt. Es wird alles aus seiner Bahn treten. Es werden sich Dinge ereignen, für die niemand eine Erklärung findet. Es werden sichtlich Kräfte am Werk sein, die den Menschen Furcht einjagen, weil sie sich machtlos fühlen ihnen gegenüber. Es wird in jeder Weise eingewirkt werden auf die Unschlüssigen, denn die in der Sünde dahinleben, achten jener Erscheinungen nicht. Sie lassen sich nicht in ihrem Lebenswandel stören. Sie höhnen und lachen und führen Reden gegen Gott in unbeschreiblich frivoler Art. Und alle, die nur weltlich gesinnt sind, stimmen ihnen zu, denn die Materie hat sie gepackt und lässt sie nicht mehr los. Sie suchen sich den Besitz, die Lust und Ansehen zu erzwingen und scheuen nicht davor zurück, ihre Mitmenschen zu verraten und sie dem Elend auszuliefern. Die Welt ist voller Teufel und kann nicht länger bestehen bleiben. Ich aber kenne eine jede Seele und ich rufe noch viele ab, bevor das Ende kommt. Und auch das große plötzliche Sterben bedeutet für die Menschen bange Zeit und großes Leid, durch das auch noch kleine Erfolge erzielt werden können. Denn aus dem geistigen Reich werden die Seelen noch einwirken können auf die Menschen auf der Erde. Und es wird mancher Seele gelingen, den Sinn der Zurückgebliebenen zu wandeln und ihn dem geistigen Reich zuzulenken. Und dann war auch dieses Leid noch eine Gnade, die Rettung brachte manchen Seelen. Ihr Menschen, achtet alles dessen und erwartet von der Zukunft keine Besserung eurer irdischen Lage. Denn es wäre dies kein gutes Zeichen für euch. Es sei denn, ihr stehet schon in meinem Lager und erlebet bewusst die letzte Zeit. Doch die meisten Menschen muss ich hart anfassen, um sie vor dem Ärgsten zu bewahren, vor dem Absturz in die Tiefe, wenn das Ende gekommen ist. Amen.